Briefwechsel zwischen Schiller und Humboldt, 17, Jena, den 7. September 1795. Zuerst von unseren Geschäften, teurer Freund, weil ich nicht weiß, wie viel Zeit ich zum Schreiben finde. Ich hoffe, mein letzter Brief ist zu rechter Zeit und früher genug angelangt, ehe Sie zu dem Druck des Almanachs eine ernsthafte Anstalt haben machen lassen. Von meinen Gedichten habe ich schon, außer dem verschleierten Bild und Natur und Schule, den philosophischen Egoisten, den Weltverbesserer, die Antike, die Ilias, Weisheit und Klugheit, das Höchste, für das 9. Stück der Horen abgesendet. Pegasus werde ich doch noch da schließen, wo das Pferd mit Apoll in die Lüfte geht. In der Würde der Frauen ändere ich noch die zwei vorletzten Verse der ersten Strophe, die teils ungeschickt, teils für die Exposition des Ganzen zu leer sind. Wie danke ich Ihnen, dass Sie mir in Rücksicht auf die Hexameter und Pentameter das Gewissen schärften. Ihre Bemerkungen sind gegründet und es ist mir unmöglich, etwas unvollkommen zu lassen, solange ich es noch besser machen kann. Unglücklicherweise habe ich Natur und Schule schon den vorigen Posttag abgeschickt, habe aber doch das Nötige geändert und sende es heute an Cotta nach, wenn es etwa noch Zeit wäre. An den andern Stücken versteht sich, dass ich das Fehlerhafte noch verbessere. Die erste Härte in Natur und Schule hatte ich schon in dem ersten Manuskript an Cotta verbessert, so wie ich überhaupt am Ende noch einige nötige Distische eingeschoben. An Körner sende ich heute das Reich der Schatten mit den noch übrigen Gedichten, was er zu der ersten Lieferung meint, ersehen Sie hier aus seinem Briefe. Mich amüsiert der sonderbare Widerspruch zwischen euch vier Kunstrichtern, Goethe, Ihnen, Körner und Herder. Jeder hat einen andern Liebling unter meinen Stücken. Goethe die Ideale, Körner Natur und Schule, sie die Macht des Gesanges, das Reich der Schatten rechne ich hier nicht und Herder den Tanz. Am größten aber scheint mir der Widerspruch zwischen Körner und Ihnen und auch am wichtigsten. Ihnen sind die vier ersten Strophen der Macht des Gesanges, wie auch gewiss wahr ist, die besten. Körner stören sie den Genuss der Letzten. Ihm gefällt der Pegasus nur bis zum Apollo. Ihnen gefällt er von da an mehr. Körnern missfällt der Schluss der Ideale, der schlechterdings nicht anders sein durfte. Ihnen ist er vorzüglich lieb. Was Sie über die Ideale urteilen, dass Ihnen Stärke und Feuer fehlt, ist sehr wahr, aber es wunderte mich, dass Sie es mir als Fehler anmerken. Die Ideale sind ein klagendes Gedicht, wo eigentlich Gedrängtheit nicht an ihrer Stelle sein würde. Auch kenne ich unter Altem und Neuem aus diesem Genre nichts, dem Sie nicht eben diesen Vorwurf machen könnten. Die Klage ist ihrer Natur nach wortreich und hat immer etwas Erschlaffendes, denn die Kraft kann ja nicht klagen. Überhaupt ist dieses Gedicht mehr als ein Naturlaut, wie Herder es nennen würde, und als eine Stimme des Schmerzens, der kunstlos und vergleichungsweise auch formlos ist, zu betrachten. Es ist zu subjektiv, individuell war, um als eigentliche Poesie beurteilt werden zu können, denn das Individuum befriedigt dabei ein Bedürfnis, es erleichtert sich von einer Last, anstatt dass es in Gesängen von anderer Art vom innern Überfluss getrieben dem Schöpfungsdrange nachgibt. Die Empfindung, aus der es entsprang, teilt es auch mit, und auf mehr macht es seinem Geschlecht nach nicht Anspruch. Indessen begreife ich wohl, dass es auf sie diese Wirkung haben musste, weil ihre Tendenz mehr auf das Energische und den Gedanken als auf das Rührende geht. Nur hätte ich geglaubt, dass, nachdem sie dieser Wirkung nachgedacht, sie den Grund in der Gattung selbst finden würden. Mehr wunderte mich, dass es auf ihre Frau seine Wirkung verfehlte, weil es doch zur Empfindung spricht. Auch von Körnern begreife ich nicht recht, dass ihm entgangen ist, warum ich dieses Gedicht matt schließe. Es ist das treue Bild des menschlichen Lebens. Mit diesem Gefühl der ruhigen Einschränkung wollte ich meinen Leser entlassen. Ob ich gleich mit Ihnen einig bin, diesem Gedicht mehr eine materielle als formelle Kraft zuzugestehen, so ist doch etwas darin, was es dichterischer macht als alle übrigen, vielleicht und vermutlich aus demselben Grunde, woraus wir beide erklären, dass die Frauenform der Schönheit näher kommt als die männliche, weil Ceteris paribus, das materielle und passive Element der Schönheit, vorzugsweise ihr eigen ist und man die Auflösung weniger als die anspannende Tätigkeit dabei missen kann. Das Reich der Schatten ausgenommen, ist mir Natur und Schule unter meinen Gedichten das Liebste. Was Sie in diesem Gedichte noch ausgeführt gewünscht hätten, würde es dem Philosophen zwar befriedigender machen, aber seine einfache Form zerstören und auch den poetischen Zweck beeinträchtigen. Die Auflösung soll durch das Herz, aber nicht durch den Verstand verrichtet werden. Die Betrachtung, dass der Mensch sich von der Natur entfernen musste, kann nie verhindern, dass der Verlust jenes reinen Zustandes nicht schmerzt, und nur an diesen hält sich der Poet. Ich weiß nicht, ob ich mich hier deutlich genug mache, aber das fühle ich, dass ein jedes anderes Denouement durch den Verstand den ganzen Geist des Gedichts würde verändert haben. Ich fürchte, wir werden uns in der Materie, die wir beide jetzt behandeln, einander ins Gehege kommen. Was Sie bei Gelegenheit jener Anmerkung über Natur und Schule von Ihrem Aufsatze schreiben, erinnert mich daran. Ich bin gerade jetzt bei meinem Aufsatz übers Naive, wo ich von dem Gegensatz zwischen Einfalt der Natur und zwischen Kultur viel zu reden habe. Dieser Aufsatz interessiert mich sehr, und da ich mir zum Gesetz gemacht, ihn mit mehr Freiheit und Leichtigkeit zu behandeln als meine ästhetischen Briefe, so nehme ich manches aus der Erfahrung mit, was ich sonst würde der strengen Form aufgeopfert haben. Über alte und neue Dichter werde ich manches bemerken. An die spezielle Zergliederung des Naiven komme ich aber erst in dem zweiten Teil des Aufsatzes. Der erste handelt nur von dem Interesse an der Natur überhaupt. Über Ihre Bemerkungen, das Reich der Schatten betreffend, habe ich Ihnen neulich schon schreiben wollen, aber die Almanachssachen machten mir eine Diversion. Das, was Sie an der Strophe vom Sittengesetz tadeln, ist gar nicht ohne Grund, wenigstens vergleichsweise mit den drei anderen Strophen lässt diese den Gedanken etwas zweideutig. Anfangs hieß es, aber lässt die Wirklichkeit zurücke, reißt euch los vom Augenblicke, etc. Aber dieses fand ich zu prosaisch und auch nicht anschaulich genug. Mir deucht, dass die Freiheit der Gedanken doch weit mehr auf das Ästhetische als auf das rein Moralische hinweist. Dieses wird durch den Begriff frei vorzugsweise bezeichnet. Die vier letzten Zeilen dieser Strophe waren schon vorher von mir geändert worden, und diese Veränderung steht auch schon in dem zum Druck abgeschickten Exemplar. Vielleicht hätten Sie weniger gegen die Strophe eingewendet, wenn Sie jene Veränderung gleich mitbekommen hätten. Sie heißt, und sie steigt von ihrem Weltenthron, des Gesetzes strenge Fessel bindet, nur den Sklavensinn, der es verschmäht, mit des Menschen Widerstand verschwindet, auch des Gottes Majestät. Strahlenscheibe statt Strahlenkugel ist kein Versehen, sondern eine Betrügerei von mir. Wenn Sie Acht geben, so werden Sie finden, dass in dieser Stelle zwei ganz verschiedene Sachen als eine vorgestellt werden, die Phasen des Mondes und dann seine notwendige Verfinsterung auf der Mitternachtseite, die auch beim Vollmond ist. Hätte ich also gesagt, wird die Strahlenkugel niemals voll, so hätte ich nicht von seinen Hörnern sprechen können. Ich hätte sagen müssen, wenn des Mondes eine Halbkugel beleuchtet wird, muss die andere Halbkugel Nacht sein, aber da quälte mich der Reim zu sehr, und ich half mir durch einen Kniff, der freilich nicht der feinste ist. Eignet auf diese Art gebraucht, hat Lessings Autorität für sich. Im Nathan sagt er, was ist das für ein Gott, der einem Menschen eignet? Warum strichen Sie den Reim zwischen Sklave und Schlafe, Nerve und Unterwerfe an? Ich kenne in der Aussprache keine Verschiedenheit, und für das Auge braucht der Reim nicht zu sein. Einen wirklich unechten Reim, Gott und Gebot, haben Sie begnadigt. Dieser ist aber auch herausgeworfen. Umarmt den Leuen ist absichtlich, man kann dem Herkules die Arbeit nicht zu hart machen. Die Elisionen des I in Willige, Acherontischen etc. sind freilich fatal, aber da sich alle Reimer von Anbeginn derselben bedienen, so erlaubte ich mir es auch. Jetzt wüsste ich nichts mehr, Sachen und Geschäfte betreffend. Höchst ungeduldig bin ich zu erfahren, wie es mit dem Almanach endlich entschieden ist. Goethe ist noch in Ilmenau, wird aber jeden Tag in Weimar erwartet. Leben Sie wohl, bleiben Sie gesund, heiter, und sorgen Sie ja, dass Sie auf den bestimmten Termin wieder abreisen können. SCH